war in einer heißen Sommernacht. Von der Plaza Domingo erklang Musik. Und im Mondschein sah ich, wie Juanita tanzte. Wo der Kondor fliegt übers weite Land und die Sonne leuchtet wie Gold, wird ein Märchen wahr, wie vor tausend Jahren. Ich sah dein Gesicht, zwei Augen fragten mich, und du hast einen Zauber beschworen, denn ich hab mein Herz an dich verloren. Aus weiter Ferne erklingt und als Abschiedsgruß deinen Namen ruft. Juanita, du musst nicht traurig sein, ging die Zeit auch so schnell vorbei. Doch ein Sommertraum, der bleibt uns treu. Bei dir in Mexiko, wo meine Freunde.